7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Morgen ist Weihnachten. Von Friedrich Kampmann. Hell glänzt der Schnee. Die Nacht ist kalt. Wer irrt so spät durch den schimmernden Wald? Klein Waldraut sammelt Holz und Reisig. Ihr Mütterlein friert, denn im Stübchen ist's eisig, und morgen ist Weihnachten. Hell glänzt der Schnee, die Nacht ist kalt, Klein Waldraut sucht ohn Aufenthalt. Sie wischt vom Auge die brennende Träne und bricht die Sprocken und sammelt die Späne, denn morgen ist Weihnachten. Hell glänzt der Schnee, die Nacht ist kalt. Klein Waldraut kämpft mit des Frostes Gewalt. Und wie er sie schüttelt, nicht ruht sie und rastet, ob schwer auf ihr auch die Bürde schon lastet. Denn morgen ist Weihnachten. Hell glänzt der Schnee, die Nacht ist kalt. Klein Waldraut denkt an das Mütterlein alt. Hoch über ihr leuchten des Himmels Sterne und Glocken klingen aus dämmernder Ferne, denn morgen ist Weihnachten. Hell glänzt der Schnee, die Nacht ist kalt. Wach auf, Klein Waldraut, ermanne dich bald. Klein Waldraut träumt gar holde Träume, der Wald rings lauter Weihnachtsbäume. Ja, morgen ist Weihnachten. Hell glänzt der Schnee, die Nacht ist kalt. Klein Waldraut schläft in dem schimmernden Wald. Hoch über ihr leuchten des Himmels Sterne und Glocken klingen aus dämmernder Ferne. Und morgen ist Weihnachten. Ende von Morgen ist Weihnachten. Aufgenommen von Julie Niedermeyer.